Meine Frau ist jetzt schon 2 Jahre tot, aber an sowas erinnere ich mich. Solche Erinnerungen sind was Wunderbares. Diese Kleinigkeiten, genau das sind die Sachen, die mir am meisten fehlen. Ich sitze schon wieder in meinem Wohnzimmer. Ich schreibe ein Lied für dich und du verdienst es wieder nicht. Nur, dass ich's gleich sag, es war echt einfach. War deine Nummer 1 und ich wollte nur, dass du bleibst. Erinnerst du dich an den Schweigeverfilm? Den haben wir 2 nie zu Ende gesehen. Erinnerst du dich an den Trip nach Berlin? Am Ende bist du dann alleine hin. Ich heb mich ab, wenn du mich anrufst in der Nacht. Schlag nicht zurück, wenn du mich fragst, was ich war. Ich schau nicht hin, wenn du von Timber meldest. Sprich dich auf, du hörst und sang, wenn du im Bett bei deiner Nächsten liegst. Man sieht sich immer 2-mal und mir wär lieber kein Mal mehr. Man sieht sich immer 2-mal. Probier mir bitte kein Mal mehr. Ging auseinander und dann kam ein anderer. Schließ ihn allein still, um dann zu dir zu gehen. Und ich lass frei alle deine Bilder und die Erinnerung mit. Von dir hält. Ich heb mich ab, wenn du mich anrufst in der Nacht. Schlag nicht zurück, wenn du mich fragst, was ich war. Ich schau nicht hin, wenn du von Timber meldest. Sprich dich auf, du hörst und sang, wenn du im Bett bei deiner Nächsten liegst. Man sieht sich immer 2-mal und mir wär lieber kein Mal mehr. Man sieht sich immer 2-mal. Probier mir bitte kein Mal mehr. Ging auseinander und dann kam ein anderer. Schließ ihn allein still, um dann zu dir zu gehen. Von dir hält. Ich leg nicht ab. Schwer. Nur für uns 2 gibt's gar keine Chance mehr. Ich weiß, du wünschst dir, dass ich gerade bei dir wär. Nur dein Beifahrersitz bleibt weiterhin der. Ich nehm dich ab.